You know, and let me tell you a story that's actually, I heard it's a true story. Ich will euch eine Geschichte erzählen, von der ich hörte, dass sie wahr ist. I heard it's a true story. Ich hörte, dass sie wahr ist. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo Freunde. Do you know, I was one of the most amazing storytellers when I was a teenager. Ich war als Teenager einer der wunderbarsten Geschichtenerzähler. You didn't know that, did you? Das wusstest du nicht, nicht mal. I've loved children since I was a child myself. Ich liebte Kinder, seit ich selber Kind war. Isn't that funny? Ist das nicht lustig? When I was a child and we would sit in the service. Als ich ein Kind war und wir im Gottesdienst saßen. I was maybe a child of 7-8 years. Ich war so um die 7 bis 8 Jahre alt. I was taking care of the smaller children. Kümmerte ich mich um die kleineren Kinder. They were always sitting on my lap. Sie saßen immer auf meinem Schoß. So because I always had children around me, even when I was a child. Weil ich also immer Kinder um mich hatte, als ich selber noch Kind war. I began to tell stories. Fing ich an, Geschichten zu erzählen. And through the stories, I told them important truths. Durch diese Geschichten teilte ich ihnen wichtige Wahrheiten mit. You know, and let me tell you a story that's actually, I heard it's a true story. Ich erzähle eine Geschichte, von der ich hörte, dass sie wahr ist. I heard it's a true story. Ich hörte, dass sie wahr ist. There were two guys. Es waren zwei Männer. And they had lunch together in America. Die in Amerika gemeinsam zu Mittag aßen. One of the men was a homeless guy and it was very obvious. Einer von ihnen war ein Obdachloser, was ganz offensichtlich war. The other guy was a successful lawyer. Und der andere war ein erfolgreicher Anwalt. So there is this well-dressed, successful man. Da war also dieser gut gekleidete, erfolgreiche Mann. Having lunch with a homeless guy. Der mit einem Obdachlosen zu Mittag aß. Now of course this caught the attention of the people. Sie erregten die Aufmerksamkeit der Leute. So then the guy, somebody went up and he asked them. Jemand stand auf und fragte sie. You know, he asked them like, what's going on in their life? So etwas wie, was läuft so in eurem Leben? Found out that they were brothers. Es stellte sich heraus, dass sie Brüder waren. So they wanted to find out, how can one of the two brothers be homeless and the other one a successful lawyer? Jetzt wollten sie herausfinden, wie einer der Brüder obdachlos und der andere ein erfolgreicher Anwalt sein könnte. What's going on? Was war da los? So they asked the homeless guy. So fragten sie den Obdachlosen. Why are you homeless? Warum bist du obdachlos? The guy said, because my father was an alcoholic. Er sagte, weil mein Vater Alkoholiker war. They asked the lawyer. Dann fragten sie den Anwalt. Why are you a successful lawyer? Warum bist du ein erfolgreicher Anwalt? His answer was, seine Antwort war, because my father was an alcoholic. Weil mein Vater Alkoholiker war. There is such a deep truth in this story about the heart. In dieser Geschichte liegt so viel Wahrheit hinsichtlich des Herzens. And I want you to think about it. Ich will, dass du darüber nachdenkst. I want you to ask the Lord about it. Dass du den Herrn darüber fragst. And I want you to ask yourself the question. Ich will, dass du dir diese Frage stellst. Are you the homeless guy or are you the successful lawyer? Bist du der Obdachlose oder der erfolgreiche Anwalt? And who are you blaming it on? Und wem gibst du die Schuld daran? Meditate about that truth. Meditiere über diese Wahrheit. Thank you guys for watching. Danke fürs Zuschauen. Oh, by the way. Und apropos. I'm the successful lawyer. Ich bin der erfolgreiche Anwalt. So is he. So ist er. So should you be. Und das solltest du auch sein. Thank you. Danke.